für sie nur einen Zweck. Sie zu entkatzen ist ihr höchstes Ziel. Und all die anderen, die bezahlen die Spiel. Das Zeichen auf der Stirn ist gut getarnt. Und wenn du es erkennst, dann sei gewarnt. Die Zeit dauert, die Söhne ist klein.